Lektion 3. Bankgeschäfte. Katrin Meyer und Martin Walker arbeiten beide bei DUS Trading. Frau Meyer begleitet ihren amerikanischen Kollegen, der für einige Monate in Frankfurt bleiben wird, zu einer Filiale der Deutschen Bank. Guten Tag, Herr Weber. Haben Sie einen Moment Zeit? Aber selbstverständlich, Frau Meyer. Was kann ich für Sie tun? Vielen Dank. Ich möchte Ihnen meinen amerikanischen Kollegen, Herrn Walker, vorstellen. Herr Weber steht auf, gibt Herrn Walker die Hand und begrüßt ihn. Willkommen in Frankfurt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich werde einige Monate in Frankfurt verbringen und möchte ein Konto eröffnen. Ich brauche Schecks und möchte monatlich etwas Geld auf mein Konto in den USA überweisen. Das ist kein Problem. Sie eröffnen am besten ein Girokonto. Beziehen Sie Ihr Gehalt aus Amerika oder werden Sie von der deutschen Zweigstelle der DUS bezahlt? Von der deutschen Zweigstelle. Prima. Dann wird Ihr Gehalt ja sicherlich jeden Monat automatisch auf Ihr Konto überwiesen. Das Girokonto ist sehr praktisch, denn Sie können alle regelmäßigen Zahlungen, zum Beispiel Ihre Miete oder die Telefonrechnung, direkt von Ihrem Konto abbuchen lassen. Muss ich die nicht per Scheck bezahlen? Nein. Sie geben Ihrem Vermieter oder der Telefongesellschaft einfach Ihre Kontonummer und dann wird der Betrag per Dauerauftrag von Ihrem Konto abgebucht. Für Daueraufträge berechnen Sie sicher eine Gebühr. Nein, alle Daueraufträge innerhalb der Bundesrepublik sind gebührenfrei. Dann sind die Schecks also überflüssig. Nein, das nicht. Du wirst sie sicherlich benutzen, besonders wenn du auf Geschäftsreise gehst. Du bekommst Euro-Checks für dein Girokonto. Damit kannst du fast überall in Europa bezahlen. Das ist ja praktisch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich muss nächste Woche 1.000 Euro Kaution an meinen Vermieter zahlen. Er hat mir den Namen seiner Bank und seiner Kontonummer gegeben. Was mache ich in so einem Fall? Bei einmaligen Zahlungen gehen Sie einfach in eine unserer Filialen, füllen einen Überweisungsauftrag aus und geben den am Schalter ab. Das Geld geht dann innerhalb eines Geschäftstages auf dem Konto des Empfängers ein. Und ab wann kann ich Geld von meinem Girokonto abheben? Frau Schmidt am Schalter 7 richtet Ihnen gleich ein Girokonto ein. Sie brauchen dafür nur Ihren Pass. Dann können Sie sofort Geld einzahlen und ab morgen abheben. Und nicht vergessen, die Kontonummer musst du auch der DUS angeben, damit du bezahlt wirst. Kann ich den Dauerauftrag für die Auslandsüberweisungen auf mein amerikanisches Konto schon heute bei Ihnen abgeben? Selbstverständlich. Frau Schmidt wird Ihnen auch dabei behilflich sein. Prima. Hier ist meine Karte. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Danke. Das war ja einfach. Dein Kollege im Büro machte ein ängstliches Gesicht, als ich ihm sagte, dass wir zur Bank gehen. Na, kein Wunder. Er hat sich ein neues Auto gekauft und hat sein Konto weit überzogen. Die Bank hat seine Euro-Scheck-Karte gesperrt. Guten Tag, Herr Weber. Haben Sie einen Moment Zeit? Aber selbstverständlich, Frau Meyer. Was kann ich für Sie tun? Vielen Dank. Ich möchte Ihnen meinen amerikanischen Kollegen, Herrn Walker, vorstellen. Willkommen in Frankfurt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich werde einige Monate in Frankfurt verbringen und möchte ein Konto eröffnen. Ich brauche Schecks und möchte monatlich etwas Geld auf mein Konto in den USA überweisen. Das ist kein Problem. Sie eröffnen am besten ein Girokonto. Beziehen Sie Ihr Gehalt aus Amerika oder werden Sie von der deutschen Zweigstelle der DUS bezahlt? Von der deutschen Zweigstelle.